Schön, dass Sie Blickpunkt Glaube hören. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Peter Temme. Heute vor 25 Jahren, am Donnerstag, 9. November 1989, kam die überraschende Nachricht abends. DDR-Bürger können ohne Formalitäten ausreisen. Das gilt ab, ja, unverzüglich, hieß es da bei einer Pressekonferenz. Die Mauer ist offen. Wie können wir in Blickpunkt Glaube dieses Jubiläum begehen, haben wir gefragt. Und dann kamen wir auf die Idee, wir erinnern uns, wie wir selbst das Ereignis vor 25 Jahren erlebt haben und wie wir die Entwicklung seither beurteilen. Studiogespräche mit Mitgliedern der Fachredaktion zum Jubiläum 25 Jahre Mauerfall sind also heute das Thema von Blickpunkt Glaube. Hier im Blickpunkt Glaube auf Radio Okerwelle. Mitglieder der Fachredaktion Religion erinnern sich an die Wende vor 25 Jahren. Mein Name ist Martin Oberkinkhaus, bin Jahrgang 1954 und stamme aus dem wunderschönen Bergischen Land. Zur Wendezeit 1989 war ich an der Nordseeküste zu Hause und habe dort gearbeitet als Versicherungsfachmann. Hans-Otto Hebbinghaus. Ich komme auch aus dem wunderschönen Bergischen Land, wie mein Vorredner auch. Und zwar habe ich in der Wendezeit, also 1989, in Gifhorn gearbeitet, als Diakon für Spätaussiedler und Vertriebene und vor allen Dingen für DDR-Übersiedler und hatte natürlich ein vitales Interesse, die ganze Entwicklung hautnah zu verfolgen. Ich bin Hartmut Wienmüller, ich bin jetzt 65 Jahre alt und komme nicht ganz so weit weg her. Ich lebe seit meiner frühen Kindheit in Braunschweig, bin aber geboren in Wernigerode auf der anderen Seite der Grenze und habe über die ganzen Jahre viele Kontakte verwandtschaftlicher Art gehabt. Hier habe ich gearbeitet als Elektroingenieur und bin in diesem Jahr in Ruhestand gegangen. Ich bin Stefan von Randow. Ich wurde 1944 in Schlesien geboren. Am 9. November 1989 war ich stellvertretender Bataillonskommandeur eines Panzerbataillons in Amberg in der Oberpfalz, also ziemlich nah an der tschechischen Grenze. Ich bin Peter Temme, Jahrgang 1948, stamme aus Wolfsburg. Zur Wendezeit 1989 war ich Pastoralreferent in Braunschweig. Ja, und jetzt erinnern wir uns an die Zeit von der Maueröffnung. Also ich habe von der Maueröffnung erfahren aus dem Radio. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich am Tag danach die Sendung auf NDR 4 gehört habe. Die habe ich mir sogar auf Kassette aufgenommen. Da war mir auch wichtig, dass ein berühmter Schriftsteller einen nachdenklichen Kommentar gesprochen hat. Hans-Otto, wie war es bei dir? Ich kann mich noch sehr gut an den Donnerstag erinnern. Das war ja ein Donnerstagabend. Ich war damals begeisterter Fan in Anführungsstriche der aktuellen Kamera und habe mir die Sendungen immer angesehen. Und dann kam ja auch die Geschichte mit Schabrowskis Zettel. Und als ich das dann sah, da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Da ist irgendwo ein gravierender Fehler. Und dann habe ich Radio angemacht und dann ging das aber ganz schnell auch über die anderen Sender. Ich war vorher noch einen Monat drüben im Ost und habe gemerkt, was das für eine aufgeheizte Stimmung ist. Und plötzlich ist die Luft raus und die Grenzen sind offen. Das war für mich damals unvorstellbar. Martin. Ja, ich war damals auch nebenberuflich schon als Journalist tätig und habe viel Fernsehen geguckt, um mich zu informieren, wenn ich zu Hause war. Und habe das dann irgendwann auch mitgekriegt, was denn da passiert. Und habe natürlich dann auch sehr konsequent an dem Geschehen weiter teilgenommen. Stefan? Ja, ich weiß auch noch genau, wo ich war. Ich saß vor dem Fernseher, als ich davon erfuhr. Die Sendungen wurden unterbrochen und auf fast allen Sendern wurden diese wunderbaren Szenen von der Maueröffnung gebracht. Ich habe dann die ganze Nacht am Fernseher verbracht, habe telefoniert mit meinen vielen Geschwistern und einige davon waren zu dem Zeitpunkt bereits in Berlin. Ich konnte aus dienstlichen Gründen nicht gleich am 10. November nach Berlin, aber am 11. November bin ich dann sofort nach Berlin, aber da werde ich vielleicht nachher nochmal drüber erzählen. Sind die Geschwister in Westdeutschland gewesen? Die Geschwister waren alle in Westdeutschland, ja. Hartmut? Für mich war das eine Geschichte mit Anlauf. Das erste Mal hörte ich 1989 im August, dass sich etwas tat. Da waren wir gerade in Italien im Familienurlaub. Und dann ist die ganze Sache ja irgendwie ins Rollen gekommen. Ich erinnere mich sehr gut an die Prager Botschaft, wo dort so viele tausend Menschen untergebracht worden sind, bis dann endlich dann es soweit war, dass die Ungarn die Grenze öffneten und anschließend die Ostbürger in den Westen geströmt sind. Das war für mich so, wie gesagt, dann so ein Höhepunkt nach einer etwas längeren Zeit des Anlaufens. Ja, soweit Hartmut Bienmüller mit seiner Erinnerung an den 9. November. Und nun geht's weiter mit unserem Thema. Mitglieder der Fachredaktion Religion erinnern sich an den November 1989. Wie haben wir das erlebt, Hartmut? Wir beide waren zu der Zeit in Braunschweig. Woran kannst du dich erinnern? Wie hast du da die Wende praktisch vor der Haustür erlebt? Ja, ich habe es hautnah erlebt, weil ich an dem Abend danach, sagen wir mal so, unterwegs war hier in Braunschweig. Und es war eine Frostnacht und es war windstill. Und über der ganzen Stadt lag die Glocke des Trabidunstes, der Motorabgase. Und wir sind den Ring lang gefahren. Und auf beiden Straßenseiten parkten sie einer hinterm anderen hochkant. Und ich habe mich sowas von gefreut. Also ich habe geweint, ne? Das war sehr gefühlsbetont. Ja, ich habe auch gedacht, vor unserer Haustür, wir wohnen in einem Reihenhaus, lief eine Frau lang, die hatte so einen typischen östlichen Steppanorak an. Ich dachte, müssten wir jetzt rausgehen, helfen und begrüßen oder so etwas. Ich war nicht schnell genug. Aber was Negatives, was mir da aufgefallen war, am Wochenende sah man dann an den Straßenrändern, wo die Menschen halt lang gingen, dann die fliegenden Verkäufer, die so etwa für Begrüßungsgeld minus 51 Mark oder minus also 2 Mark weniger als das Begrüßungsgeld irgendeinen Schnickschnack verkaufen. Das hat mich irgendwie wütend gemacht. Martin, du warst zu der Zeit wo nochmal? Immer noch an der Nordseeküste im Raum Jeverland-Wilhelmshaven. Da kamen allerdings keine DDR-Bürger hin mit ihren Trabis und Wartburgs, daran kann ich mich nicht erinnern. Also keine überfüllten Läden, wo dann DDR-Bürger eingekauft haben. Bei mir ist es dann, was diese Situation war, einfach so, ja, ich hatte mich gefragt, was meine ganzen Verwandten mütterlicherseits, die komplett in der DDR lebten und geblieben waren, wie da vielleicht Zusammenführung der Familie dann möglich ist. Hab aber dann zu diesem Zeitpunkt natürlich erst einmal immer geguckt, wie entwickelt sich das, weil es hieß ja auch, es könnte noch von den Kampfsportgruppen da irgendwelche Kampfgruppen, Betriebskampfgruppen in der DDR da möglicherweise doch noch irgendeine Maßnahme erfolgen, um das zu stoppen. Aber das war dann ja nicht mehr und die Trabis, die dann kamen, diese Schlangen, kilometerlange Schlangen, die habe ich natürlich im Fernsehen immer wieder beobachtet und ja, zur Kenntnis genommen. Ne? Wie war es in Gifhorn, Hans Otto? So ähnlich wie in Braunschweig? Natürlich nicht so wild, aber ich bin dann doch an dem Freitag mal in die Stadt gefahren und ich kann das bestätigen, also dieses typische Trabituckern und vom Motor her und dann auch die Glocke von diesem Benzingemisch, die hing also auch über Gifhorn. Und ich hatte da an dem Wochenende einen Gottesdienst zu halten. Und das Geschehen mit dem Fall der Mauer hat natürlich das ganze Gottesdienstgeschehen so beeinflusst, dass ich die Predigt zerrissen habe und habe eine neue gemacht. Und dann bin ich auch direkt an dem Sonntag nach dem Gottesdienst nach Helmstedt gefahren. Also Berlin war mir ein bisschen zu weit, beziehungsweise auch zu gefährlich. Ich hatte das ja noch nicht verinnerlicht und habe dann an der Grenze gesehen, diese endlosen Schlangen. Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen und habe viele Bilder gemacht. Und dann hat man mir auch dann noch Bananen gegeben, die ich dann weiterreichen durfte. Das war sehr, sehr beeindruckend. Stefan, du warst ja zunächst mal in Amberg. Wie hat sich das dort ausgewirkt? Amberg selbst, also an den ersten beiden Tagen, war das noch nicht ganz so schlimm, denn die DDR war ja doch nördlich und über die Tschechoslowakei kam relativ wenig. Ich bin aber sofort dann nach Berlin gefahren und zwar am Samstag, also an dem 11. November, als ich frei hatte und wollte dort unmittelbar vor Ort sehen, was da eigentlich los ist. Und zwar nicht nur in West-Berlin, sondern ich bin dann seit 65 durfte ich ja nicht mehr in den Osten, da ich ja bei der Bundeswehr war und zu dem Zeitpunkt auch Geheimnisträger war. Und bin aber trotzdem sofort am Abend des 11. November nach Ost-Berlin gegangen. Und möchte nur eine ganz kleine Geschichte erzählen, die mir dort passiert ist. Ich bin auf dem Hinweg nach Ost-Berlin, wir sind zu Fuß rübergegangen und natürlich mit den Beobachtungskameras, man hörte das Klack, Klack, Klack, Klack von den Kameras, wie die uns verfolgten, also meine Schwester und ein Bruder von mir sind mitgegangen und eine Freundin. Und beim Zurückkommen ging es natürlich wieder, Klack, Klack, Klack, Klack, Klack. Ich hatte dort die Frechheit und habe meinen Truppenausweis dort vorgelegt an der Grenze saß ein Major der NVA. Das war nicht ungewöhnlich, dass dort so hohe Offiziere saßen, weil das natürlich ein ganz gefährlicher Punkt war. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch Major und dann habe ich nur gesagt, als der sagte, also gute Reise noch, Herr Major, da sagte ich, danke ebenfalls, Herr Major. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass ich wohl eher Oberstleutnant werde als Sie. Ja, soweit Stefan von Randorf, unserer Fachredaktion Religion auf Radio Okerwelle mit seinem Bericht von seinem Besuch in Ostberlin kurz nach der Wende am Samstag, 11. November. Ich war das erste Mal 1970 in Berlin, natürlich auch in Ostberlin, nachdem ich von der Bundeswehr entlassen wurde. Und ich wollte ganz einfach mal, weil ich mich für deutsche Geschichte sehr interessiere. Das ist Hans-Otto Hebbinghaus von unserer Fachredaktion Religion, einer von uns, der längere Kontakte mit DDR-Bürgern hatten zwischen dem Mauerbau 1961 und der Mauer von 1989. Mit der jungen Gemeinde in der Lutherstadt Wittenberg. Wir haben uns dann bis zur Wende fast jedes Pfingstfest dort getroffen. Und im Rahmen dieser Begegnungen habe ich auch einen sehr guten Freund kennengelernt, der dann später in den Bundestag gegangen ist. Und er war Mitbegründer der Ost-SPD, Dr. Konrad Elmer, war dann später auch Studentenpfarrer in Ost-Berlin, war natürlich dann an der Quelle. Und so diese ganzen Kontakte, auch Kontakt zu Menschen, die dort lebten und irgendwelche Dossiers oder irgendwelche Informationen rüberbringen lassen wollten und wo ich dann da war und konnte dann als Diakon für Spätaussiedler und Vertriebene beziehungsweise als Diakon für DDR-Übersiedler, das wussten die Leute aber damals nicht an der Grenze, da bin ich immer noch als Graveur gefahren, konnte die Sachen mitnehmen und das Ganze drum und dran, das hat mir also dann doch 400 Stasi-Seiten eingebracht in der Akte und die habe ich also ziemlich früh schon 93, 94 gelesen und ab und zu frage ich immer noch mal an, nach ein paar Jahren, da kommt immer noch was dabei und das ist schon hochinteressant, was die Leute wussten, aber auch was die Leute nicht wussten. Hartmut, was habt ihr für Kontakte zur DDR? Ihr kommt aus Wernigerode. Ja, meine Familie mütterlicherseits, die lebte und lebt teilweise noch in Wernigerode. Meine Tante ist gerade 94 geworden, die war mit einem strammen Kommunisten verheiratet. Und wir haben sehr zeitig von dem kleinen Grenzverkehr Gebrauch machen können, indem wir Tagesfahrten gemacht haben in die DDR, grenznahe DDR. Und das war von Braunschweig nach Wernigerode, ging das über Helmstedt und dann über Halberstadt. Da war man dann in 2 Stunden da. Wir haben das also recht rege Gebrauch gemacht. Wir haben Hochzeit meiner Cousine gefeiert unter den Umständen, wo dann eben der ganze Mangel schon in den frühen 70er Jahren sichtbar wurde. Besonders dramatisch mal irgendwann, als wir bei meiner Tante saßen und Mittagessen eingenommen haben. Uns hat uns geschmeckt, wir haben gut gegessen und sagt meine Tante so ganz verstillt zu ihrer Tochter, ich bin ja so dankbar, dass ich Macaroni gekriegt habe. Und wir haben uns da gar nichts bei gedacht. Ne? Wir haben die reingehauen, weil sie geschmeckt haben. Ne? Das war so die private Seite. Die Seite mit der Staatsmacht, da gab es auch ein paar Anekdoten. Wenn wir nach West-Berlin gefahren sind, dann wollten die immer hören, fahrt nach West-Berlin. Da fragten sie mal, wo wollen Sie hin? Und wir haben dann immer konsequent gesagt, wir wollen nach Drewitz. Ne? Drewitz war ja auf Ostseite, kurz vor Dreilinden. Und da haben wir dann immer so Späßchen gehabt, auch mit den Grenzern. Die Erfahrungen als solche waren durchweg positiv, muss man sagen. Und eine hatte ich dann noch am 2. Oktober, also vor dem 3. Oktober, vor dem offiziellen Anschluss. Anschluss ist ein blödes Wort. Da hatten wir einen Betriebsausflug gemacht und der ging auf den Brocken. Und wir sind bis Schierke gefahren und dann sind wir losgelaufen und da war dann ein Grenzübergang noch und da standen zwei ältere Grenzorgane, wie man so schön sagte, und die sagten, ach wissen Sie, können Sie uns denn noch einmal Ihren Ausweis zeigen? Ab morgen sind wir in Rente. Das war irgendwie auch berührend, ne? muss man schon so sagen. Nicht? So unnahbar waren die meistens gar nicht. Ne? Aber wie gesagt, das war halt die Staatsmacht. Ne? Und schließlich, ich hatte auch das Glück, dass ich als 12-Jähriger mit der Brockenbahn auf dem Brocken fahren durfte. Und kurz danach kam die Mauer und dann ging das ja viele Jahre nicht mehr. Und dann dieser Betriebsausflug direkt kurz bevor die Wiedervereinigung vollzogen wurde. Ich kenne die DDR von einem Besuch Ende der 60er Jahre. War ich eine Zeit lang im Priesterseminar Fulda gewesen zur Ausbildung als katholischer Priester. Dort war es üblich, dass jeder, der im Priesterseminar Fulda ist, sich einen Theologen aus dem Priesterseminar Erfurt als Brieffreund auswählt. Ich hatte eine Liste, ich habe dann einen ausgewählt, der ungefähr im gleichen Jahrgang war. Wir haben uns natürlich dann gleich Briefe geschrieben, uns brieflich kennengelernt und ganz wichtig waren die Päckchen und Pakete mit Kaffee und Butter und diesen Sachen des gehobenen Bedarfs, wie das hieß. Ne? Und eines Tages kam ein Brief, ich wollte dir mal eben nur die Aufenthaltsgenehmigung schicken. Also er hatte mich irgendwie als Cousin da deklariert und da durfte ich in seine thüringische Heimat fahren. Da bin ich mit dem Zug hin und dann hatten wir eigentlich wirklich schöne Sommerferien dort im thüringischen Land erlebt. Wir sind mit der Eisenbahn dort gefahren. Das waren dann so die alten Dampflokomotiven. Haben eigentlich Freizeitprogramm gemacht. Ich musste dann auch zur Bürgermeisterin mich vorstellen und habe dann wahrheitsgemäß gesagt, ich sei überrascht, dass dort die Bahnstrecken bei Erfurt-Weimar elektrifiziert waren. Ja, der Kontakt ist dann noch weiter geblieben. Wir haben ihn dann auch später in Ost-Berlin wieder getroffen, haben ihn auch sonst besucht, als er schon in Ost-Berlin war mit seiner Familie. Da gab es dann auch längere Aufenthalte drüben. Ja, soweit Berichte von Aufenthalten in der DDR bis zur Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990. In unserer letzten Runde Erinnerung an die Wende wollen wir uns aber in die Gegenwart begeben. Wie bewerten wir die Entwicklung seit 1989? Wie sehen wir die Situation jetzt? Stefan, dir ist da ein Aspekt besonders wichtig. Ja, erstmal vielleicht vorab, ich habe im Mai 1990 durch einen Besuch mit mehreren Offizieren im sowjetischen Hauptquartier südlich Berlin und in Strausberg, damals ja noch bei der NVA, den Entschluss gefasst, dass ich die allernächste Möglichkeit ergreifen werde, um den Zipfel der Geschichte zu erwischen und in die ehemalige DDR zu gehen. Bin dann im Januar 1991 als Kommandeur in die DDR gegangen für zivil-militärische Zusammenarbeit, bin aber dann 4 Jahre später ausgestiegen. Mein Auftrag war, dort deutlich zu machen, den Unterschied eben zwischen Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Und das sollte ich in der Öffentlichkeit machen. Aus dieser Erfahrung heraus, bin dann später zum Theater gegangen, bin bei der Bundeswehr nicht mehr geblieben. Aus der Erfahrung heraus, diese 18 Jahre, die ich dort mit den Menschen intensiv zusammengelebt habe, auch politisch mich engagiert habe, ich habe kandidiert, ich bin im Kreistag Fraktionsvorsitzender gewesen, muss ich sagen, dass spätestens seit 1997 dort eine erneute, den Begriff finde ich immer doof, Wende, aber trotzdem eine erneute Wende sich vollzogen hat in den Köpfen der Menschen dort drüben. Und ich meine, das ist auch zu Recht. Sie fühlten sich angeschlossen. Sie fühlten sich nicht integriert in diese Bundesrepublik Deutschland, sondern sie fühlten sich tatsächlich angeschlossen. Und eine der Hauptursachen ist für mich die Tatsache, dass man die Präambel unseres damaligen Grundgesetzes nicht verwirklicht hat, nämlich nach der Vereinigung eine neue Verfassung zu schaffen, sondern einfach einen Artikel herausgezogen hat aus dem Grundgesetz, hat die Präambel gestrichen und hat dann einfach gesagt, so und jetzt gilt das als Verfassung. Anstatt sich hinzusetzen zu einer verfassungsgebenden Versammlung und tatsächlich sich die Zeit zu nehmen, 3-4 Jahre für diese neue Republik eine neue Verfassung zu machen. Bei mir war das so, dass in der Wende hinein eine Anfrage kam, also in den 89/90 kam die Anfrage vom Landesausschuss Kirchentag in Görlitz an den Oldenburgischen Kirchentagsausschuss, wo ich Mitglied war, können wir nicht zusammen einen Partnerkirchentag machen in Görlitz? Und als wir das dann so in den Gemeinden rumfragten, haben die alle gesagt, nee, das ist doch nicht dran jetzt, das wird doch nichts. Wir haben es gemacht auf den Wunsch der Görlitzer und es hat hervorragende Resonanz gegeben. Und in dieser Resonanz oder in dieser Arbeit haben wir entdeckt, was auch heute gilt, dieses gegenseitige Respektieren, das ist gewachsen. Man hat damals natürlich gesagt, man will doch nicht hier so nach dem Motto Buntstifte für den Kindergottesdienst im Osten. Ja? Von dieser Mentalität einer Partnerschaft wollte man weg. Nehmt doch die Leute im Osten als Christen ernst, sie haben ihre Erfahrungen und das war ganz wichtig. Dass man erfährt, den gleichen Wert dieser Leute dort innerhalb der Kirche, das ist stückweise gelungen. Auch die Brandenburgische Kirche hat ja damals beides gehabt. Sie hat ja Leute aus dem Westen gehabt und aus dem Osten, auch mit unterschiedlichen Gehältern und hat das zusammengeführt. Das war schon toll. Aber ich muss auch sagen, es gibt immer wieder mehr Leute, auch die Stimmen aus dem Osten sagen immer mehr, manchmal denken wir, dass doch die Mauer wieder aufgebaut werden müsste. Weil es hat sich nicht so entwickelt, wie sie sich vorgestellt haben. Und wenn ich hier im Westen auch sehe, viele Leute mit Arbeitslosigkeit, das ist also im Osten auch so, also in der ehemaligen DDR. Und da meine ich, da haben wir einiges noch zu tun, um das zu überwinden. Die Grenzen sind zwar alle gefallen, aber ich habe immer wieder die Feststellung machen müssen, dass manche Menschen noch die Grenzen im Kopf haben. Ich persönlich war unzählige Male drüben und ich muss sagen, ich bin mit diesen Menschen immer sehr, sehr gut ausgekommen, auch heute noch. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, mir einen Freundeskreis im Osten aufzubauen, würde ich das gerne machen, weil sie eine ganz andere Geschichte haben, ganz anders geprägt sind und meinem Lebensnaturell wesentlich näher stehen als die Westdeutschen. Und ich bedauere, dass dieses typische DDR-Denken dann nicht mehr übertragen wird und alle Leute zu, in Anführungsstrichen, Wessis verkommen, die dann nicht mehr dieses Zwischenmenschliche haben, was ich im Osten immer wieder erlebt habe und was ich sehr, sehr gut fand. Beschreib doch mal diese Art. Ist das eine bestimmte Art des zwischenmenschlichen Miteinanders, was du so schätzt an Menschen im Gebiet der ehemaligen DDR? Es ist also die ganze Prägung, es ist die gemeinsame Geschichte. Die Menschen haben viel durchmachen müssen und haben also auch für ihren Glauben sehr viele negative Dinge einstecken müssen. Sie konnten nicht studieren und da sind so viele Dinge passiert, die man hier überhaupt nicht kennt. Hier steht die Welt einem offen, aber wenn man sich drüben zur Kirche und zu Christus bekannte, dann hatte man ganz, ganz tiefe Einschnitte zu befürchten, die man hier überhaupt nicht kennt. Und von daher ist da auch bei manchen eine ganz große Tiefe im Glauben, die auch das Wirtschaftswunder, was dann sehr spät kam, nicht kaputt machen konnte. Ich möchte noch ergänzen, es gab neben der West-Ost-Entwicklung, also viele Leute, die aus dem Osten gingen, die gingen in den Westen. Es gab also diese Entwicklung. Viele, die in der ehemaligen DDR waren, strömten jetzt, wenn sie die Möglichkeit hatten, in den Westen. Und das war dann für viele Gemeinden, auch kleine Gemeinden, problematisch. Das heißt also, die sind entvölkert worden und dadurch wuchs natürlich wiederum die Arbeitslosigkeit und. Aber es gab auch diese andere Geschichte, dass Leute vom Westen in den Osten gingen. Der Vorsitzende unseres Kirchentagsausschusses damals war einer der ersten, die dann als Beamte nach Schwerin gingen. Und ich selber bin dann über die Versicherung auch in den Osten, in den ehemaligen Osten gekommen und war dann viele Jahre in der ehemaligen DDR und habe dort viele Leute kennengelernt. Einerseits durch die Versicherung in den Häusern, auf der anderen Seite auch durch die kirchliche Tätigkeit und die journalistische Tätigkeit für evangelische und katholische Kirchen und für die säkulare Presse, mit vielen Leuten geredet und habe viele, viele Eindrücke bekommen, dass dort Christsein schon auch eine gewisse Spannung hatte, aber dass sie auch eine ganze Menge erlebt haben, dass wir nicht wie im Westen oft gesagt wird, dort ist alles tot und die können gar nicht als Christen leben und existieren. Ich habe das anders gehört. Sie haben viele, viele gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich meine Gefühle heute beschreiben soll, dann bin ich erstens dankbar. Zweitens, meine Familie, die aus der DDR stammt, dort teilweise noch lebt und mit Kirche und christlichem Glauben überhaupt nichts im Sinne hat und hatte, auch die lebt in einer Dankbarkeit, dass das so geworden ist. Bei allen, was auch negativ ist. Ich habe unlängst, als ich verabschiedet wurde in Ruhestand, wurde ich von einem Kollegen verabschiedet, der mein Chef gewesen ist. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich hätte vorstellen können vor 25 Jahren, dass er einmal einem Vertreter des Klassenfeindes den Dank der Republik aussprechen würde, als er mir die Urkunde überreichte. Wir haben herzhaft gelacht und das ist für mich auch das Symbol, was dabei rauskommen kann. Ja, die Welt hat sich gekrempelt und es ist letztendlich auch ein Stück weit was Gutes geworden. Soweit hier im Blickpunkt Glaube auf Radio Uckerwelle, Studiogespräche von Mitgliedern der Fachredaktion Religion mit Gedanken zur deutschen Einheit aus Anlass 25 Jahre Mauerfall.